1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die eine offene Themennacht ist. Und das bedeutet ja, dass ihr euch hier bei uns melden könnt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. 0800 220 5050, die kostenfreie Telefonnummer wie immer für euch. Oder mailt uns domian@wdr.de. Freue mich über meine erste Anruferin, die heißt Julia und Julia ist 25 Jahre alt. Guten Morgen, Julia. Hallo. Hallo, Julia. Es geht darum, ich wollte einfach mal von der Krebserkrankung meines Kindes erzählen. Ja. Wie alt ist dein Kind? Also jetzt wird er 4 im Februar. Ein kleiner Junge. Also er hat mit 10 Monaten, also das war im Januar 2007, eine Harnwegsinfektion gehabt. Also, dass er nur noch Blut gelassen hat im Urin, hat 3 Wochen Antibiotikum bekommen. Dann wurde ein kleines Schwämmchen in der Blase festgestellt. Ein Schwämmchen? Also ein kleines Schwämmchen. Ja, wie stellt man das fest in der Blase? Das wurde durch dieses Röntgen mit diesem Gel im Bauch. Durch dieses Ultraschallgel. Ultraschall, ja genau. Festgestellt, aber wir wurden dann nach Hause gelassen und in der Nacht hat er absolut kein Urin gelassen. Wir sind dann am nächsten Morgen, nachdem wir das gemerkt haben, dass in der Pampas kein Urin war, wieder ins Krankenhaus nach Hamm. Und da wurde dann eine Not-OP gemacht. Also es wurde ihm erst so ein Urinkatheter gelegt. Ja. Durch den Penis. Ja. Dann wurde eine Not-OP gemacht und dann wurde eben festgestellt, dass er Prostatakrebs hat, dass der Tumor innerhalb von 3 Wochen auf 10 Zentimeter gewachsen ist. Ach, ein so kleiner Junge. Ja. Er war da 2, 3... 10 Monate. 10 Monate alt. Ja, Prostatakrebs. Ein 10 Monate alter Junge hat Prostatakrebs. Ja, und das wurde alles... Das habe ich noch nie gehört. Nee, das ist auch, es kommt so alle 5 bis 6 Jahre mal vor bei Kindern. Und er hat dann daraufhin 7 Chemotherapien bekommen. Ich überlege gerade, die Prostata eines so kleinen Jungen muss ja auch entsprechend noch ganz, ganz klein sein. Ja, ganz klein, alles. Also er bekommt jetzt auch keine Kinder mehr, die Samenbläschen sind weg. Also er hat erst 5 Chemotherapien bekommen. Ja, also operativ wurde ja nichts gemacht. Also erstmal nicht. Ja, es gab Chemotherapien. Er hat 5 Chemotherapien bekommen und dann wurde uns aber gesagt, dass der Tumor nicht kleiner mehr wird, dass operiert werden muss. Aber daraufhin habe ich mich so ein bisschen gesträubt, wie das so eben ist als Mutter. Ja. Und weil uns eben auch gesagt wurde, dass er wahrscheinlich behindert wird, weil sie ihm wahrscheinlich die komplette Blase entnehmen müssen und er einen Seitenausgang bekommt eben. Ja. Und das war für mich ein bisschen hart. Ja. Dann sind wir zu mehreren Spezialisten nach Hannover, nach Siegen. Wir sind überall hingefahren. Dann haben wir uns für den in Siegen entschieden. Der hat aber noch 2 Wochen Urlaub. Und dadurch wurden noch 2 Chemotherapien gemacht. Das heißt 7 Chemotherapien. Und der Tumor ist Gott sei Dank noch ein wenig kleiner geworden. Und die OP wurde dann auf 6 Stunden angesetzt, um den Tumor zu entnehmen. Ja, also das war eine OP, die ausschließlich darauf gezielt hat, den Tumor rauszunehmen. Den Tumor zu entnehmen und versuchen, die Blase und alles zu erhalten. Ja, gut, ist das gelungen? Also die Blase, alles wurde erhalten. Er kann auch mittlerweile ganz normal auf Toilette gehen. Also auch geregelt auf Toilette gehen, ohne dass ein Problem besteht. Bloß eben, er hat keine Prostata mehr. Ah ja, die wurde ganz entfernt. Die wurde komplett entfernt und eben die Samenbläschen wurden auch komplett entfernt. Das heißt, er kann keine Kinder mehr zeugen. Aber das ist, glaube ich, das Geringste, wo man erleben muss. Ja, finde ich auch, wenn man so eine schwere Erkrankung hat und die Gott sei Dank dann in den Griff kriegt. Er hatte auch wirklich die ersten 3 Monate von der Chemotherapie, weil er eben kein Urin lassen konnte. Ein Urinkatheter durch den Bauch, weil durch den Penis wirklich gar nichts ging, weil dieser Tumor hat sich direkt vor den Penis gelegt. Ja. Was für eine Belastung für so ein kleines Kind. 8 Chemotherapien, diese ganzen Eingriffe. Also es war wirklich so und ich bin wirklich zu Ärzten gelaufen, weil er vorher schon wochenlang sich gekrümmt hat, richtig? Mhm. Und die Ärzte haben mir einfach gesagt, ach Frau Kockmann, Sie sind 21, Sie sind eine junge Mutter, Sie wissen nicht, was Sache ist. Sie wissen nicht, was Sache ist, was heißt das? Ja, ich hätte keine Ahnung und ich sollte mich nicht so anstellen, vielleicht hätte er Blähung oder... Ach so meinen Sie das. Ihm wird es einfach im Magen nicht gut gehen, weil er sich wirklich gekrümmt hat vor Schmerzen. Er hat zwar Wasser gelassen, aber dann noch nicht mit Blut. Aber er konnte eben nicht vernünftig auch nicht machen, also nichts. Mhm. Ist er denn jetzt, kann man das sagen? Jetzt, ist er ganz über den Berg, ist muss man das schon noch sehr genau... Wir sind jetzt, 2,5 Jahre sind wir jetzt in der Kontrolle. Mhm. Und wir müssen jetzt noch auf jeden Fall 2,5 Jahre. Achso, das ist bei kleinen Kindern genauso wie bei Erwachsenen, dass man da ungefähr fünf, sechs Jahre so rechnet. Also es wird 5 Jahre gerechnet ja normal, mhm. aber die Kinderklinik in Datteln, wo wir dann hingekommen sind, die sagt auf jeden Fall 7 bis 8 Jahre Kontrolle. Streut und danach denn? Auch noch jedes Jahr ein MRT, also ein Komplett-Screening, so, bis wir auf jeden Fall 18 sind. So und lange? Dann auf jeden Fall auch weiter, weil wir haben auch so viele Kinder da sterben sehen, also es ist, die dann wirklich nach 4,5 Jahren wieder kamen und auf einmal wirklich gestorben sind. Also der Prostatakrebs bei Männern zählt jetzt zu einer sehr aggressiven Krebsart, die halt auch verheerend streut. Ist das bei kleinen Kindern genauso, dass der Streufaktor also, sehr hoch ist? Ja, also Miguel hatte eine Überlebenschance, also mein Sohn, von 20%. Mann, dann habt ihr aber schon eine ganze Menge hinter euch jetzt in den letzten Jahren. Ja, also man freut sich über das neue Baby und dann kriegt man direkt so einen Schlag ins Gesicht. Und ich wusste auch gar nicht, wo der Arzt mit mir gesprochen hat nach der Not-OP von der Onkologie, weil man kennt sich ja auch nicht aus. Ja, vor allen Dingen rechnet man so mit, also bei einem so kleinen Kind ja nicht mit einer derartigen Erkrankung. Deswegen, ich habe da gesessen und ich sage, ja, was heißt denn jetzt Onkologie? Mhm. Weil ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Ich war 22. Bist du alleinerziehend oder? Nein. Also wir haben geheiratet, kurz bevor ich das Kind bekommen habe. Mhm. Aber wir sind auch schon jetzt seit 8 Jahren zusammen. Ja, jetzt ist der Kleine 4 Jahre alt, sagst du. Genau. Er hat das ja dann doch schon mitbekommen, dass er sehr schwer krank war. Wie hast du ihm die Erkrankung erklärt? Also bis jetzt haben wir ihm noch nichts erklärt. Also da, wo er noch die ganzen Kabel im Bauch hatte und die ganzen Sachen, wo die Medikamente reingehen, da war das alles noch okay, weil er sehr klein war. Also mittlerweile ist es sehr schwer, weil er ist jetzt in dem Alter und er fragt auch und er guckt auch und... Also beim Ultraschall, so, wo jetzt nichts gemacht wird, nichts Schlimmes, ist es alles okay, wenn wir nur zur Routine kommen. Einfach nur mal eben schnell untersuchen, Ultraschall machen vom Bauch. Ja. Aber wenn es dann jetzt darum geht, wirklich, dass er weiß, es kommt wieder ein Komplett-Screening, also ein MRT, dann merkt man das schon, weil er weiß ja, es wird Blut abgenommen, um zu gucken wegen den Blutwerten. Also da wittert er schon etwas vielleicht Schlimmes, also dann was dahinter. Merkt er schon, klar. Irgendwas stimmt nicht. Mhm. Ich bin auch erstaunt, dass man so lange, du sagst bis zum 18. Lebensjahr letztendlich. Ja, also die sind da muss. Sehr streng mit. Und die haben auch gesagt, selbst nach dem 18. Lebensjahr soll er jedes Jahr zum MRT gehen, weil jetzt auch eine Oberärztin da, die hat aufgegeben, weil sie einfach nicht mehr kann, weil es ihr zu viel wird. Wie eine Oberärztin hat aufgegeben? Wie meinst du? Also von der Station eine Oberärztin, die hat jetzt wirklich gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt irgendwo anders hinwechseln. Achso, weil die Belastung so schwer. Weil das wirklich ein harter Job ist einfach. Ja, natürlich. Und deswegen bestehen die wirklich darauf, dass du auch selbst nach dem 18. Lebensjahr, dass Miguel, also unser Sohn dann... Das kann also sein, dass die Krebszellen sich so lange verstecken. Das kann wirklich ganz lange sein. Mhm. Und gerade bei so kleinen Kindern eben. Ja. Weißt du, wie oft das vorkommt? So Prostatakrebs? Bei Kindern, bei kleinen Kindern. Also Prostatakrebs in dem Alter, weil wir sind wirklich lange von Hannover nach Siegen bis, ich weiß gar nicht, wo wir überall waren, wegen Fachärzten zu suchen, weil eben dieses Problem mit der Blase war und ich mir da so unsicher war. Ja. Also der Arzt, den wir dann ausgesucht haben in Siegen, der hat uns gesagt, dass sowas alles 5 bis 6 Jahre mal vorkommt. Bei denen in der Klinik? So allgemein jetzt so in dem Alter, im Kinderalter. Ja, also wir wissen nicht, wie viele kleine Kinder es in Deutschland gibt, die da in der Klinik sind. Ja, aber so alle 5, 6 Jahre ist so das Offizielle, was wir so wissen. Ja, kann ich mir jetzt nicht solch konkret was unter vorstellen. Ist aber auch egal. Gut ist, dass der Kleine jetzt doch auch eigentlich auf einer guten Schiene ist. Und auf jeden Fall. Dass es die Blase erhalten wurde, das ist ja schon etwas ganz Hervorragendes. Also, die Ärzte haben uns ja auch gesagt, dass er wahrscheinlich nie regulär Pipi machen kann, aber das läuft alles super. Er macht normal AA, er geht auf Toilette, wenn er Pipi muss. Ja. Also, das läuft alles super. Ja. Mensch, Julia, also das war interessant, das habe ich, wie gesagt, noch nie gehört. Und da kann ich dir, deiner Familie und vor allen Dingen dem kleinen Mann nur wünschen, dass nichts mehr auftaucht. Ich hoffe es dass auch. Dass er das Schlimmste jetzt wirklich hinter sich hat und dass er unbeschwert und gesund leben kann. Hoffen wir es. Und dass er dann zeugungsunfähig ist, naja. Das kommt noch später, wenn man ihm das erklären muss. Ja, das natürlich. Muss er jetzt noch nicht sagen. Ja, aber er ist gesund und Eben. Das Leben ist gerettet, das ist wichtig. Eben. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Familie. Julia, alles Gute. Ja, tschüss. 0800 220 50. Hier ist Nadine. Nadine ist 31. Guten Morgen, Nadine. Ja, hallo. Hallo, Nadine. Weswegen rufst du mich an? Ja, ich wollte mit dir darüber reden, dass in meinem Leben eine Person gibt, die mir absolut nicht gut tut und ich komme von der Person nicht los und... Es gibt eine Person in deinem Leben, die dir nicht gut tut. Mein Vater, ja. Dein Vater? Ja. Du bist 31 Jahre alt. Ja. Warum tut dein Vater dir nicht gut? Weil er schlägt mich. Er hat mich vergewaltigt und es geht schon recht lange und ich komme gegen ihn nicht an. Er schlägt dich und er hat dich vergewaltigt. Ja. Mehrfach? Ja. Wie alt warst du da? Das erste Mal, da war ich 6. 6 Jahre. Hm. Und wie lange ging das? Bis zu welchem Alter? Bis heute. Wie bitte? Bis heute. Bis heute? Ja. Du wirst heute, wo du 31 Jahre alt bist, noch von deinem Vater vergewaltigt. Ja. Und das ging deine ganze Kindheit und deine ganze Jugend so? Ja. Wie oft passiert das? Ja, das letzte Mal war vor ein paar Wochen. Und es passiert einmal im Monat oder... Nee, das kann man nicht so festhalten. Das ist. Aber mehrfach im Jahr. Ja. Mhm. Sag mal, Nadine, wie sind denn die Verhältnisse? Lebst du denn noch bei deinen Eltern im Haus deines Vaters? Nein, also ich wohne in der Nähe. Ja, lebst du allein oder hast du eine Familie? Ich lebe alleine. Ja, und leben deine beiden Eltern, also die Mutter auch noch? Ja. Ja. Und aber. Gibt es da noch Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Ach, du bist Einzelkind? Ja. Und wo passieren diese Vergewaltigungen? Bei meinem Vater. Bei deinem Vater, in der Wohnung? Ja. Wo ist denn dann deine Mutter? Ja, die lebt in einer anderen Stadt. Also, die kriegt da heute auch nichts mehr von. Die weiß gar nichts. Ach so, die beiden Eltern leben nicht zusammen? Nein. Der Vater lebt alleine? Ja. Also er hat eine Freundin, aber die leben nicht zusammen. Ja, und die Freundin kriegt davon auch nichts mit? Nein, keiner. Früher, als du Kind warst und Jugendliche, lebten da deine Eltern noch zusammen? Ja. Und hat deine Mutter das nie mitbekommen? Doch. Doch. Sie hat nichts gemacht. Obwohl das das erste Mal passiert ist, kam sie im Raum halt und ist wieder gegangen. Sie hat nichts gemacht. Sie hat all die Jahre geschwiegen. Ja. Wie erklärst du dir das, dass sie geschwiegen hat? Ich weiß nicht, aus Angst. Ich weiß nicht, weil er hat sie auch geschlagen und... Ich weiß nicht, warum nicht. Sie kam in den Raum, hat das gesehen, dass das kleine Mädchen... zum Geschlechtsverkehr von dem Vater gezwungen wurde und ging wieder raus? Ja. Wie ist denn das, wenn du da heute hingehst? Sagt er dann jetzt oder geht das alles ohne Worte? noch keine Ankündigung, aber wenn ich da bin, merke ich das an seiner Stimmung. Wenn er schlecht drauf ist, dann weiß ich, irgendwas passiert gleich. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber irgendwas ist dann immer. Aber ich kann dann auch dann nicht mehr weg. Ich kann mich dann, bin dann wie erstarrt. Also, dann ist es eigentlich schon zu spät. Und das ist immer dasselbe Ritual, wie das dann abläuft, das Ganze? Ja. Warum gehst du überhaupt noch hin zu ihm? Ja, ich kann das nicht wirklich erklären, weil er ist gesundheitlich momentan nicht ganz so gut drauf und er kriegt mich dann ein bisschen über die Mitleidsschiene, so, dass es ihm nicht so gut geht und er braucht Hilfe und so weiter. Und, ja. Und wenn es dann soweit ist und du merkst, er wird das jetzt wieder tun, dann bist du, wie du gerade sagtest, wie erstarrt und kannst auch nicht weglaufen. Ja. Und kannst auch nicht um Hilfe rufen, gar nicht. Ja. Gar nicht. Weil das wird dann nur noch, ja, das wird schlimmer dann. Du lässt das dann über dich ergehen? Ja. Wie fühlst du dich, wenn du dann aus der Wohnung rausgehst? Ich bin erstmal wie weggetreten. Also ich brauche halt erstmal meine Zeit, um erstmal wieder runterzukommen, um das zu realisieren, was da gerade passiert ist. Warst du von deinem Vater schon mal schwanger? Nein, Gott sei Dank. Achtet er darauf oder wie wird das verhindert? Ja, er verhütet schon, ja. Bitte? Er verhütet schon, also er achtet da schon. Mein Gott, Nadine. Außer deiner Mutter, die schweigt und somit große Schuld trägt, um das mal gleich zu sagen, wer weiß denn das noch? Ich hatte das meiner Freundin erzählt, aber die war ja früher auch damit überfordert gewesen. Und sonst weiß das niemand? Ja, ich hatte letztes Jahr mal auch eine Therapie angefangen und die war es auch, aber ich habe die auch abgebrochen. Aber ansonsten weiß es absolut niemand. Warum hast du die Therapie wieder abgebrochen? Weil ich das nicht mehr konnte. Das war mir zu viel. Ich wollte die ganzen Erinnerungen nicht mehr haben. Ich wollte einfach alles nur vergessen. Ja. Aber heute rufst du hier bei uns an, bei mir an. Ja. Ja, weil ich nicht mehr kann. Ich weiß nicht mehr, wie ich damit klarkommen soll. Ich mache gerade eine Umschulung und ich bin in der Prüfungsvorbereitung gerade und das steckt mir alles über den Kopf gerade. Ich weiß gar nicht, wo mir gerade der Kopf steht. Ja. Was machst denn du von Beruf da? Was lernst du? Was machst du für eine Prüfung? Bürokauffrau. Hast du denn, ich sag's nochmal, du bist 31 Jahre alt. Hast du schon mal dich in einen Mann auch verliebt? Ja, es gab da schon welche, die ich noch nett fand. Aber jedes Mal, wenn das mehr wurde, habe ich abgeblockt und also gar nicht mehr. Du hast noch keine, ich sag's mal so, normale Sexualität erlebt mit einem Mann, den du liebst? Nein. Das noch nie. Ich bin ganz erschüttert über das, was du sagst, Nadine. Ich bin ganz erschüttert. Ich finde sehr, sehr richtig, dass du angerufen hast und sehr mutig. Und erahne deine Angst und deine Not. Weißt du, dass dieses Schwein ins Gefängnis gehört? Ja, aber wenn mir das jemand alles erzählen würde, würde ich auch sagen, der müsste eigentlich weggeschwellt werden. Aber das ist mein Vater. Ich kann nur meinen Vater nicht anzeigen. Aber darum geht es jetzt im ersten Moment auch gar nicht. Jetzt geht es erstmal um dich. Was dann mit dem passiert, das wird später entschieden. Wenn du, ich kann das mir vorstellen, dass man in so einer Therapie vielleicht irgendwann auch nicht mehr kann, weil das alles so hochgeholt wird. Aber ich glaube, dass du überhaupt nur eine Chance hast auf ein normales Leben und auch eine Chance, wieder Kraft zu gewinnen für dich, wenn du dich absolut in professionelle Hände begibst. Das schaffst du nicht alleine. Ja, aber das ist schwer. Ja, ich weiß. Ich ahne das, dass das ganz schwer ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du oft genug jetzt schon versucht hast, es alleine für dich irgendwie hinzubekommen. Weißt du, das erste Ziel muss sein, dass du da nicht mehr hingehst, dass du auch nicht mehr den Drang verspürst, da hingehen zu müssen. Das ist das Erste, dass der aus deinem Leben rauskommt. Und dann musst du zusammen mit einem sehr guten Therapeuten, am besten einer Therapeutin, anfangen zu arbeiten an und über all das Schlimme, was geschehen ist. Dieser Mann hat dir ja dein ganzes Leben kaputt gemacht. Ja, das ist wunderbar. Ich bin ganz erstaunt, dass du dennoch so alles hinkriegst, dass du deine Ausbildung machst und... Also ich glaube, wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dann ist es eigentlich, ja, wenn ich muss dann kämpfen. Also das, ich musste immer schon alleine alles durchstehen und... Wie ist denn heute dein Kontakt zu deiner Mutter? Ja, sporadisch, ja, schlecht eigentlich eher. Hast du denn irgendwann, als du dann erwachsener wurdest, mit ihr mal darüber gesprochen? Warum? Nein. Nein, ich kann mit ihr auch gar nicht darüber sowas reden. Sie hat auch nie gefragt, ob er das immer noch macht? Nein. Nein. Hast du auf deine Mutter auch einen großen Zorn und gar Hass? Früher, ja, doch. Aber heute eigentlich eher nicht mehr. Mhm. Mehr auf meinen Vater. Ja, natürlich mehr auf den Vater, aber ich als Außenstehender, der das jetzt hört, hatte auch einen großen Zorn auf deine Mutter, weil sie hätte dich damals retten können aus der Situation. Sie hat dich ihm ausgeliefert. Eigentlich gehört auch sie vor Gericht gestellt. Aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, über Gerichte und Polizei. Und das ist alles jetzt viel zu belastend für dich. Wärst du denn bereit, nochmal den Weg in eine gute psychotherapeutische Therapie zu gehen? Ich glaube schon. Weißt du, Nadine, ich sehe keine Alternative dazu. Du bist schon 31 Jahre alt. Du hast es ganz oft wahrscheinlich versucht, alleine irgendwie zu schaffen und damit klarzukommen. Und das hast du nicht geschafft. Das ist aber auch keine Schande, weil das würde niemand von uns schaffen. Niemand. Niemand. Ich bin sicher, niemand kann das schaffen. Ja, aber ich denke, ich bin doch schon 31. Ich muss das doch eigentlich schaffen. Nein, sieh es doch anders. Sieh es doch so, dass du, wenn du es jetzt bis 31 alleine nicht geschafft hast, dann ist es aber wirklich höchste Eisenbahn, dass du Hilfe suchst nach draußen und dir die Hände nach draußen streckst. Ich könnte mir vorstellen, dass du in all dem Elend und all dem Leid auch deine Träume hast, wie du vielleicht auch mal ein schönes Leben führen möchtest. Ist das so? Ja, doch schon. Wie sehen denn diese Träume aus? Ja, dass ich ja einen Beruf habe, dass ich vielleicht auch eine Beziehung habe, Kinder habe. Mhm. Das sind eigentlich so die einfachsten Dinge eigentlich, momentan noch mehr wünsche. Ach so, da ist also auch der Wunsch nach vielleicht nach einer Familie und nach Kindern. Ja. Ja. So, Nadine, dann musst du jetzt dafür was tun. Das passiert nicht von alleine. Und es ist schon zu viel Zeit vergangen. Jetzt musst du handeln. Heute Abend hast du zum ersten Mal ganz groß gehandelt. Ich ermesse das und erahne das, was das bedeutet, wenn es einem so schlecht geht wie dir, sich dann in der Öffentlichkeit zu äußern und bei einer Sendung anzurufen. Das ist ein ganz großer Schritt, den du da gemacht hast. Ein hohes Kompliment. Ja. So, jetzt musst du auch weitergehen. Wie du weitergehst, das muss man jetzt alles sehr gut und professionell überlegen. Da wird dich jetzt meine Psychologin beraten, die dieses Gespräch mitgehört hat. Die arbeitet im Hintergrund, das ist die Simone. Da seid ihr beiden auch unter euch, da hört niemand sonst mehr zu. Okay. Und dann wird sie dir ganz viele Dinge sagen und an die Hand geben und dann musst du weiter. Da musst du agieren, da musst du was tun. Für dich, für dein Leben, für deinen Traum. Und wenn du es willst, ich glaube ja, so wie du mir das gerade geschildert hast, dass du eine sehr starke Persönlichkeit bist, sonst wärst du schon zerbrochen in all dem. Wenn du die Kräfte bündelst, die du hast, zu deiner Gesundung und um von dem Typ wegzukommen, hast du, glaube ich, eine große Chance, ein gutes und entspanntes Leben irgendwann zu führen. Ja. Das glaube ich. Das sage ich nicht nur, um dich jetzt zu trösten, sondern das ist wirklich mein Eindruck von dir. Ist manchmal halt nur so schwer, nicht aufzugeben. Bitte? Ist manchmal nur schwer, nicht aufzugeben und weiterzukämpfen. Klar, ja, klar, ja. Aber du hast ja ein Ziel und eine Hoffnung vor Augen. Und wenn man eine Hoffnung und ein Ziel hat, ist das Kämpfen immer leichter. Ja. So, liebe Nadine, pass auf. Jetzt machen wir das so, wie wir das hier immer machen. Du legst auf. Okay. Und wirst von der Simone angerufen. Und okay. Alles Weitere besprecht ihr beiden Mädels dann. Okay. Von Herzen viel Glück, von Herzen viel Kraft und alles, alles Gute. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, ja. Nadine. Tschüss. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, unsere Nummer für euch. Oder ihr meldet uns domian@wdr.de und schreibt bitte in die Mail eure Telefonnummer mit rein und ein paar Sätze zu eurem Thema, vielleicht nicht zu lang, damit die Kollegen im Hintergrund das alles schneller bearbeiten können. Herzlich willkommen, sage ich, zu Sabine. Sabine ist 22. Guten Morgen, Sabine. Ja, hallo Domian. Sabine, schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, und zwar, ich lebe in Trennung, bin noch zusammen, also ich bin 6,5 Jahre zusammen mit meinem Freund. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja, also für 22. Kann man sagen, 4,5 Jahre beschissen, ne? Also was? Kann man so sagen. Vier Jahre? Beschissen ist. Ja, 4 Jahre war ganz schlecht, also. Die letzten 4 Jahre? Genau. Also die ersten 2,5 Jahre waren wunderbar. Ja. Ja, dann wurde ich betrogen. Ja. Und seitdem habe ich auch gar kein Vertrauen mehr. Mhm. Dann ging das eigentlich wieder aufwärts. Bin schwanger geworden, habe eine Tochter bekommen, die wird jetzt 4 bald. Mhm. Ja, auch wo ich schwanger war, da waren so Sachen, dass das Vertrauen noch mehr zurückgegangen ist. Zum Beispiel, ich habe ein Abschminktuch gefunden mit Lippenstift und immer wieder mit seinen Freunden und viele Mädchen waren immer dabei und das ist jetzt einfach alles so kaputt. Und jetzt habe ich jemand Neues kennengelernt. Ja. Und ich fühle mich bei ihm auch total wohl. Ja. Und Schmetterlinge im Bauch, also ich kann nicht sagen, dass ich verliebt bin, aber ich fühle mich schon ganz wohl bei ihm. Ja, und jetzt weiß ich nicht, ob ich von meinem jetzigen Freund gehen soll und in die neue Beziehung gehen soll. Irgendwas hält mich noch bei meinem Freund, aber... Was hält dich denn bei deinem neuen Freund? Du hast mir nichts großartig Schönes gerade erzählt. Ja, ich weiß nicht, das ist es ja. Überleg. Ich weiß nicht, was mich hier hält. Du kannst es nicht benennen. Nein. Vielleicht habe ich auch einfach nur Angst, was Neues einzugehen und dass man wieder alles neu aufbauen muss. Ich meine, das ist ja gerade das Schöne, wenn man alles neu aufbaut mit jemandem. Ja. Wie ist denn die Situation zwischen euch beiden im Moment so? Kalt, unfreundlich, gestresst? Ganz schlimm, ja, ganz schlimm. Streit? Also ich habe ihm gesagt, ne, dass ich die Trennung möchte. Mhm. Und seitdem, er blockt bei jedem Gespräch ab, er keift mich an. Wir sehen uns am Tag vielleicht nur noch, ich weiß nicht, 2-3 Stunden, weil sonst bin ich immer mit dem Kind außer Haus. Und aber ihr schlaft nur in einem Zimmer zusammen? Ja, wir wohnen zusammen. Wir wohnen das zusammen. Ist das Problem. Ja. Ja. Aber ihr schlaft nicht miteinander? Nein. Nee. Nein, nein. Wann hast du ihm zum ersten Mal gesagt, dass du dich trennen möchtest von ihm? Das war vor 1,5 Wochen ungefähr. Und seitdem blockt er und ist noch schlimmer als vorher. Genau. Hat er gefragt, warum du dich trennen möchtest von ihm? Nee, also das interessiert ihn gar nicht so. Also ach so. Ich weiß es nicht. Ein Pascha. Das, ja, sozusagen. Du musst ja alles so laufen wie er und er ist jetzt sickig und beleidigt, dass du es wagst, so etwas auszuprobieren. Ja, das ist der Stolz. Der Stolz, ja. Das Ego und ich kriege ihn auch nicht so schnell aus der Wohnung raus, ne, weil er hat mit dem Mietvertrag unterschrieben. Mhm. Hat er dich schon mal geschlagen? Ja. Leider. Wie oft? Ja, was heißt lang? Also es ist nicht so, dass ich ein blaues Auge davon getragen habe oder so. Also es war mal so auf dem Hinterkopf, es war auch schon ein bisschen fester. Oder er hat mich stark geschubst, ich bin gegen den Schrank gefallen oder ich bin aus dem Bett gefallen, weil er mich so stark geschubst hat. Also deswegen, ich Und sowas weiß. Kommt das immer wieder mal vor, sowas? Kann man Nein, das sagen? Nein, also jetzt nicht mehr. Ja. Nee. Also ich bin auch so eine, ich provoziere gerne. Mhm. Aber wenn man da nicht mit Argumenten kommen kann, ist das schon ganz schön traurig, ne? Mhm. Du hast jetzt einen neuen Mann kennengelernt. Genau. Wie alt ist dein jetziger Partner? 25. 25. Und der neue? 23. Ja. Das weiß aber dein jetziger Partner nicht, dass es da einen neuen Mann gibt. Nein. Ja, wenn er es jetzt hört, dann weiß er es aber. Wie hast du den neuen und wo kennengelernt? Auf einer Party. Mhm. Da also warst du alleine. Also wir kannten uns schon vorher. Wir haben noch Hallo und Tschüss gesagt. Ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Mhm. Ja, und seitdem schreiben wir SMS, wir treffen uns. Also ja. Und er ist hoffentlich solo. Ja, doch. Hast du den Eindruck, dass er sich in dich verliebt hat? Ja, ich weiß das. Also so wie er es mir gesagt hat, ja. Ja. Mhm. Du hast gerade gesagt, du weißt nicht, ob du aus der alten Beziehung rausgehen sollst und in die neue rein. Weißt du, was ich jetzt spontan dir sagen möchte? Geh auf jeden Fall erstmal aus der alten Beziehung raus. Mhm. Ob du dann sofort in die neue reingehst, ist noch die zweite Frage. Finde ich in der Regel gar nicht mal so schlau. Sondern es ist gar nicht so schlecht, dann eine Weile mal alleine zu sein. Ja. Um sich mal ein bisschen zu berappeln. Mhm. Um mal zu sich zu kommen, zu sich zu finden. Das heißt ja nicht, dass du den neuen Freund deshalb aufgeben musst. Vielleicht entwickelt sich das ja dann so intensiv, dass du dann sagst, okay, nach einem halben Jahr so, dann sind wir so eng, dass wir vielleicht sogar wieder auch zusammenziehen können. Hm. Ich würde es dir auch sagen, dass du raus musst, so schnell wie möglich aus der alten Beziehung, weil du deinem Kind schadest damit. Ja, ich weiß, davor habe ich auch Angst, also dass die Kleine das mitbekommt. Und ich habe auch Angst. Na hör mal, dass die Kleine das mitbekommt. Was meinst du, wie die das schon seit Jahren mitbekommt, dass ihr euch nicht gut versteht? Ja, das ist ja das Schlimme. Ja, das ist das Schlimme. Ich finde, du bist verpflichtet gerade dazu, aus dieser Beziehung rauszugehen, wegen deines Kindes. Ja, sozusagen sind wir ja eigentlich schon getrennt, also von meiner Seite. Ja, halt nur, wir wohnen noch zusammen, das ist ja das größte Problem. Ne? Wir sehen uns jeden Tag. Ja, eben. Innerlich bist du getrennt von dem Mann. Mhm. Aber du bist räumlich nicht getrennt von dem. Und Nein. die Trennung ist nicht ausgesprochen. Für ihn seid ihr zusammen noch. Mhm. Ne? So ist es doch. Ja. Ja. Gut, dann müssen natürlich alle Regeln, alle Probleme kommen dann auf euch zu. Wie macht ihr das mit dem Kind? Und die Wohnung hast du gerade gesagt. Das ist alles kompliziert. Aber das Also die Kleine, die kann er jeden Tag sehen. Ne? Also da habe ich von Anfang an gesagt. Ne? Also Behandelt er das Kind denn gut? Ja. Das schon? Doch. Gott. Also da kann ich nichts Gott sagen Dank, darüber, ja. dass da irgendwas schlecht ist. Mhm. Nein, also der macht und tut wirklich alles für die Kleine. Mhm. Also muss das Ziel sein, dass ihr eine räumliche Trennung hinbekommt? Ja, ist schwierig. Er will ja nicht gehen. Ja, dann gehst du. Weißt du, die Wohnungsgeschichte mag sein, da müssen wir jetzt gar nicht im Detail drüber reden. Das ist lösbar. Irgendwie ist das lösbar. Es gibt keinen faktischen Grund, warum ihr zusammen sein müsst. Gibt es nicht. Ja, erklär ihm das. Bitte? Erklär ihm das. Ne? Also das Nein, das musst du für dich entscheiden und dann musst du für dich handeln. Das muss man dem gar nicht erklären. Das dann setzt man den vor vollendete Tatsachen. Dann ist halt Schluss. Basta. Und ich fände es wirklich für dich gut, sage ich nochmal, wenn du erstmal alleine wohnen würdest mit deinem Kind. Du kannst ja die andere Beziehung natürlich weiterführen. Natürlich, gar keine Frage. Ja, möchte ich auch. Ja, ganz klar. Aber zieh nicht gleich mit dem zusammen. Nein, das auf keinen Fall. Mhm. Naja, Nein. manche Leute machen das so, die von einem Nest ins andere und dann... Nee, das... Ich glaube, das ist am Anfang auch ganz gut, wenn man sich nicht so oft sieht. Ne? Absolut, absolut. Sehe ich auch so. Jeden Tag aufeinanderhängt. Mhm. Also wir sehen uns jetzt immer am Wochenende. Mhm. Und da freut man sich auch drauf. Ne? Ja, klar. Ja. Hat er denn dein Kind auch schon kennengelernt? Nein, noch nicht so. Also er hat sie schon ein paar Mal gesehen, aber sowas gemacht mit ihr hat er noch nicht. Ja. Und du hast auch nicht den Eindruck, dass es für ihn ein Problem ist, dass du ein Kind hast? Nein, also ich habe ihn auch mehrmals gefragt. Ich habe auch gesagt, dass ich Wochenende eingeschränkt bin, immer wegzugehen. Ja. Und das akzeptiert er voll. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Mhm. Also, klare Ansage von mir, Sabine, raus aus der Beziehung. Setze alle Mittel daran, da rauszukommen. Hm. Für dein Kind und für dich. Und das ist die Chance für einen ganz neuen Lebensabschnitt, für einen besseren Lebensabschnitt. Denn die letzten Jahre waren nun dann alles andere als schön für dich. Hm. Nee, war es auch nicht. Absolut, ja. Ich sage, vielleicht habe ich einfach nur Angst, in was Neuem reinzukommen. Ja, nein, man hat ja auch manchmal Angst, aus alten Strukturen rauszugehen. Hm. Auch wenn man oftmals von jemandem sehr schlecht behandelt wird, besteht dennoch in irgendeiner Form ein Abhängigkeitsverhältnis. Dass man sich auch nicht so richtig von der Person lösen kann und Angst hat, dann alleine im Raum zu stehen. Ja. Aber da muss man dann gegen sie angehen und man muss es tun, weil letztendlich ist es richtig und gut für dich. Ja, das bestimmt. Also. Ja. Also, dann mach das und ich wünsche alles Gute und gutes Gelingen, Sabine. Alles klar, danke. Vielen Dank. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Siegfried, 53, guten Morgen. Ja, hallo Domian, hallo Siegfried. Grüße dich. Um was geht's bei dir? Du, zuvor möchte ich erstmal sagen, dass ich ganz toll finde. Dein Einfühlungsvermögen finde ich klasse. Vielen Dank. Das muss ich dir vorab mal sagen. Sehr nett, Dankeschön. Ja, bei mir geht es darum, dass sich dieses Jahr wahrscheinlich bei mir sehr, sehr viel ändert, ob ich das möchte oder nicht. Mhm. Was denn? Das liegt daran, dass ich habe meine Mutter in Pflege seit dem Jahr 2000. Seit dem Jahr 2000? 2001. Ja, und seit 2003 liegt sie also fest im Bett. Was hat deine Mutter? 2001 wurde Alzheimer im Anfangsstadium festgestellt. Wie alt war sie da? Sie ist Jahrgang 25. Also auf jeden Fall. Und, dann ging das also 2 Jahre ganz, ganz gut so, aber ich habe schon gemerkt, also ich kann also nicht mehr arbeiten gehen, ja. Ich muss da bleiben. Ja. Und ab 2003 hatte sie dann noch einen Schlaganfall. Ja. Und seitdem liegt sie also im Bett. Und jetzt seit so ungefähr 8 Wochen merkt man also ganz, ganz stark, dass sie immer mehr abbaut. Also sprich, sie möchte nichts mehr trinken oder sie kann nichts mehr trinken, statt schlucken verschluckt sie sich. Mhm. Und erkennt sie dich noch? Nein. Mhm. Also das ist schon längere Zeit, aber früher war es natürlich auch so, man konnte noch irgendwie so mit ihr kommunizieren. Mhm. Sie hat zwar nicht mehr gesprochen, aber wenn man sie was gefragt hat oder so, kam schon noch was und es kam auch nochmal ein Lächeln oder irgend so. In all diesen vielen Jahren pflegst du ganz alleine deine Mutter? Ja. Ja, da gibt es keine Geschwister oder dein Vater ist verstorben? Der ist schon 1988 verunglückt, ja. Und hast du eine Frau, eine Beziehung? Nein. Du lebst solo. Du bist solo, ne? Und der Zustand, du wolltest es gerade weiter erörtern, erklären, deine Mutter ist jetzt sehr, sehr dramatisch schon. Ja, also wie gesagt, also Mitte Dezember hatte ich an einem Tag mal, da war sie fast im Koma und also war sie überhaupt nicht wach zu bekommen und so. Und dann habe ich mir gedacht, also irgendwie ist da was. Und dann der Arzt hat dann auch gemeint, das war wahrscheinlich nochmal ein kleiner Schlaganfall. Mhm. Und danach hat man gemerkt, also dass es mir im Essen immer schlimmer wird. Mhm. Löffel geht gar nicht mehr. Also ich konnte ja dann nur noch Brot klein schneiden und in kleinen Happen so aus der Hand füttern. Das ging dann noch. Mhm. Aber beim Trinken, wie gesagt, das war ganz dramatisch. Also sie verschluckt sich immer, also sie ist, und dann hustet sie, bis sie blau wird. Und wie ist das heute mit Essen und Trinken? Noch schlimmer. Also inzwischen ist es ganz schlimm. Also wie gesagt, dann kam noch eine schlimme Bronchitis jetzt dazu über die Weihnachtsfeiertage. Und jetzt ist es so, dass Trinken gar nicht mehr geht. Ich habe mir jetzt was einfallen lassen. Ich mache das immer so, dass ich quasi Banane mit Mineralwasser aufschäume. Mhm. Und also wenn sie das Gefühl auf der Zunge hat, dann schluckt sie. Ach so. Aber Wasser pur, wie gesagt, da geht es sofort in die Luftröhre. Ja, das heißt, sie kriegt dann ja nur ganz, ganz wenig Flüssigkeit. Hast du nicht Angst, dass sie verdurstet? Ja, das schon, aber wie gesagt, also bislang habe ich noch nicht, sieht bei ihr noch nichts an. Mhm. Also ich versuche natürlich schon, also wie gesagt, auf diesem Weg relativ viel Flüssigkeit dazu zu führen. Und wie gesagt, bislang kann man diesbezüglich einfach nichts sagen. Da kommt da sicher immer ein Arzt, der sie was rät der Arzt hier, was du tun sollst? Ja, also er sagt auch, viel kann man da eigentlich nicht mehr machen. Mhm. Und also wichtig war mir und wichtig war halt auch meine Mutter, also Krankenhaus und anschließen an irgendwelche Apparaturen, das wollte sie nicht. Ah. Ah, ja. Also sie möchte zu Hause bleiben. Das war von Anfang an klar. Ja, also der Thema künstliche Ernährung so käme nicht in Frage. Nee. Mhm. Und wie gesagt, von der Ernährung her, sie hat ja die ganzen 6 Jahre durch, hat sie sehr gut gegessen und gerne gegessen. Mhm. Und ich habe ja halt auch dann natürlich das gekocht, was sie mag. Ja. Und wie gesagt, dadurch hat sie jetzt auch was zuzusetzen. Aber wie gesagt, das bringt nicht ein großes Thema. Ich muss nochmal sagen, ich stelle mir das gerade alles so vor, was du sagst. Ich ziehe meinen Hut vor dir, wenn du so viele Jahre das getan hast. Das ist ja ein 24-Stunden-Job. Ja. Den man mit sehr, sehr viel Hingabe und das geht ja auch an die Nerven und an die eigene Substanz. Ja, wobei ich muss sagen, also ich hab eigentlich durch einen Zufall mir so ein kleines Refugium geschaffen. Ich habe 2003 eine kleine Anzeige gesehen und da hat so ein Mundarttheater hier in der Gegend, die haben so Nachwuchs gesucht. Also du hast ja in meinem Alter gesehen, was das für eine Art von Nachwuchs dann ist. Und seit der Zeit spiele ich also regelmäßig Theater. Wie geht das denn? Da bist du ja nicht zu Hause, wenn du Theater spielst. Nein, und das war das Tolle bei meiner Mutter. Ich hatte immer, also ich hatte nie das Gefühl, ich müsste Angst haben, sie geht aus dem Bett raus oder so. Und ich hatte dann eine Nachbarin, die dann also in den Sommermonaten mal weg zum Trinken oder so mal runterkommt. Ah, ja. Und so das war also, wie gesagt, aber ich musste nie Angst haben, dass sie jetzt aus dem Bett raus oder sich verletzt oder irgendwas. Ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie das irgendwie akzeptiert. Und dass sie weiß, ich gehe und ich komme auch wieder. Und da hatte sie auch keine Angst dann, wenn du nicht da warst? Nein. Ich hab auch immer das Radio leise laufen, sodass sie sich auch nicht alleine fühlt. Du bist jetzt 53 und warst da noch viel jünger, als alles angefangen hat. Wie ist es denn mit deiner Berufstätigkeit? Also ich hatte vor der Zeit, erst war ich in einem Angestelltenverhältnis, und war da leitend angestellt, da habe ich gekündigt und habe mich dann selbstständig gemacht mit einem kleinen Laden. Den musste ich nach 2 Jahren schließen, weil die überregionale Konkurrenz war zu groß. Ich hatte so ein kleines CD-Geschäft war da. Und von was lebst du? Ich habe jetzt die ganze Zeit von der Rente und vom Pflegegeld gelebt. Das ging ganz gut. Also von der Rente der Mutter gelebt? Ja. Ich hab keine staatliche Unterstützung oder sowas beantragt. Und so auch die Krankenversicherung und so, die haben wir jetzt so finanziert, privat. Ich kriege ja keine gesetzliche, das ist ja kein Thema. Und ja, wie gesagt, das ging bisher. Und das ist jetzt das, was mir eigentlich auch ein bisschen Kopfzerbrechen macht. Wenn meine Mutter stirbt, dann stehe ich da. Blanker geht's eigentlich nicht. Ach so, finanziell ist dann Ebbe. Absolut Ebbe. Ja. So wie du es gerade geschildert hast, ist ja damit zu rechnen, dass deine Mutter wahrscheinlich in diesem Jahr versterben wird. Ja. Ja. Mhm. Siehst du das schon auch als Erlösung für sie? Ja, natürlich. Ja. Also ich sage immer, für mich würde dieser Zustand nicht in Frage kommen, ganz ehrlich. Was heißt das? Ja, also ich möchte so nicht enden. Wie würdest du das verhindern wollen? Sie kriegt es ja nicht bewusst mit, also man macht sich als Außenstehender immer ganz, ich denke, ganz andere Gedanken als der Betroffene selber. Aber ich möchte also nicht so abhängig sein von weil ich wäre abhängig von Fremden. Weil von Verwandtschaft gibt's keine mehr, wie gesagt, ich bin einzeln. Aber ich glaube, so wie du denkst, denken viele, meine Person eingeschlossen. Nur, wie will man das unter Umständen, wenn man in die Situation hineinkommt, wie will man das verhindern? Ja, gut. Jetzt sage ich mal so, also meine Einstellung ist ja, ich bin ja hier auch weder gefragt worden, ob ich das machen möchte oder ob ich das, ich habe das einfach, das hat sich so ergeben und ich habe das so gemacht und es hat sich eins aus dem anderen ergeben. Und ich sage mal, in dem Fall, vielleicht reicht schon die Einstellung dazu, dass man sich vielleicht am Ende des Lebens anders verhält, ich weiß es nicht. Also du meinst, dass du dir das Leben nimmst? Nein, das meine ich jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, ich sage immer, es gibt eine Kraft, mit der kann man reden. Und ich denke einfach, wenn ich sage, ich gehe freiwillig mit, Herr, du brauchst mir keine Opfer auferlegen oder keine Prüfungen, sondern... Also du hast die Hoffnung, dass du von alleine stirbst dann? Ja. Früher stirbst? Ja, und das ist leider, sterben kann, weil ich das akzeptieren kann. Ja, ist leider nicht immer so gegeben. Aber die Hoffnung kann man ja haben. Natürlich, absolut, sicher. Ja, aber du hast gerade das Thema angesprochen, was passiert mit dir, wenn deine Mutter stirbt? Für deine Mutter ist es eine Erleichterung, aber du bekommst natürlich die Rente nicht weiter deiner Mutter. Du bist ein 53-jähriger Mann, in unserer heutigen Zeit ist es alles kompliziert, um nicht zu sagen aussichtslos. Aussichtslos, ja, das ist ja, wie gesagt, vor kurzer Zeit war bei uns mal im Rundfunk auch einer, der hier in der Gegend wohnt, der das gleiche Thema hatte. Und der hat dann gesagt, ja, jetzt lebt er von Hartz IV und jetzt weiß er, was Armut bedeutet, wenn man mit 350 Euro im Monat auskommt. Um mir das mal vor Augen zu führen, darf ich fragen, wie hoch die Rente deiner Mutter ist? Ja, das waren zwei Renten und deswegen war das also hoch, weil sie noch knapp 900 Euro hinterbliebenen Rente von meinem Vater, der ja verunfallt ist, bekommen hat. Ja. Also insgesamt sind es dann? So 1700 Euro. Ah ja, das ist ja schon ganz gut. Und da ich ja den Pflegedienst nicht zweimal am Tag kommen lasse, so. Früher hatte ich den nur dreimal die Woche. Kommt da auch noch was hinzu. Und dann bleibt noch ein bisschen was übrig, ja. Was sind denn deine, du hast doch wahrscheinlich, du warst selbstständig, du bist ein initiativer Mann, du hast eine große Lebensleistung schon vollbracht, dass du dich um deine Mutter gekümmert hast. Hast du Ideen, was du vielleicht im Bereich der Selbstständigkeit machen könntest? Also eigentlich momentan nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir vieles überlegt, aber ich habe zwar viele Talente, aber diese Talente, ich sage immer, die reichen für einen guten Amateur, ja, der das liebt, was er tut und tut, was er liebt, aber eine Berufung draus zu machen, in vielen Fällen bin ich einfach zu alt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das ist furchtbar, wenn man das sagen muss. Ja, aber das ist eine realistische Einschätzung, denke ich. Ne? Hast du eigentlich das Gefühl, du wirkst ja sehr, sehr vital und auch sehr, sehr, sehr lebensfroh eigentlich, ja, neben zu Jan. Bin ich eigentlich auch, ja. Ja, wenn man so über Jahre so dieses Elend mit ansehen muss, wie die eigene Mutter verfällt, wie die Mutter sich auch von dir verabschiedet hat, denn die Mutter, die du mal kanntest, die ist ja nicht mehr da. Nein, überhaupt nicht mehr. Zehrt das nicht auch enorm an den eigenen Kräften und wird man darüber nicht oftmals auch sehr traurig und finster vielleicht? Also ich für mich muss eigentlich sagen, dass ich diese Zustände nicht habe. Vielleicht bin ich so ein optimistischer Mensch, ich kann es nicht beschreiben. Sehr gut, ja. Oder vielleicht liegt es einfach daran, dass ich, also für mich war diese Pflege auch nie ein Opfer oder sowas. Mhm. Also ich habe das nie als Opfer betrachtet. Sondern als selbstverständlich. Ja, und ich habe zum Beispiel auch mal zum 80. Geburtstag meiner Mutter kam unser Pfarrer und hat seinen Besuch gemacht und hat mir hinterher eine Karte geschrieben, dass er das so toll fände und so weiter. Mhm. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, dass ich das für mich gar nicht jetzt so überdimensional toll finde, sondern das ist für mich eigentlich das Normalste der Welt. Das ehrt dich. Wir haben nie darüber gesprochen. Siegfried, das ehrt dich sehr. Aber ich glaube, der Pfarrer hat schon einen Überblick über die Menschen und der wird wissen, dass das nicht alltäglich ist. Ja gut, das stimmt schon. Mhm. Also das nicht alltägliche ist ja zumal noch, dass der Sohn die Mutter, also die Tochter oder so, das ist dann gängige Art, aber dass der Sohn das macht, das ist wahrscheinlich relativ selten. Also jetzt geht es ja erstmal darum, dass du deine Mutter begleitest auf den allerletzten Weg jetzt, dass du ihr beistehst. Ja, und was dann kommen wird, das ist natürlich sehr schwer zu, da kann ich dir natürlich auch keinen Rat geben, ist ja völlig klar. Aber ich habe irgendwie so, ich kann es jetzt so gefühlsmäßig sagen, so wie du mir jetzt erscheinst, was du mir erzählt hast von der Mutter und von deinem Theater und so, und von deiner Lebenseinstellung her, bin ich irgendwie so ganz diffus optimistisch, dass du, wenn dann ein neuer Lebensabschnitt eintritt, dass du irgendwie die Kurve kriegst. Also diese Einstellung habe ich auch. Wie gesagt, es ist auch, wenn ich mein Leben jetzt mal zurückblicke, das klingt jetzt ziemlich, aber wenn ich zurückblicke, hat sich das bei mir immer Schritt für Schritt wirklich von selbst entwickelt. Ja, und je weniger ich dazu getan habe, desto leichter ist es gegangen. Und wenn ich etwas gemacht habe, wo mein Bauch mich wirklich gewarnt hat und ich habe es gemacht, bin ich prompt auf die Schnauze. Ich glaube nämlich auch, das ist jetzt noch nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist noch deine Mutter. Mhm. Ja. Und wenn das nicht mehr Thema ist, dann werden sich die anderen Dinge auch irgendwie fügen. Also diese Hoffnung habe ich. Ja. Also diese Hoffnung habe ich. Weil das Einzige, was ich halt befürchte, ist, dass ich halt quasi von heute auf morgen, also das Dumme ist halt, dass sich alles aufs Finanzielle reduziert eigentlich. Und dass man da so so in eine bestimmte Ecke dann gezwängt wird, wo, ja, man, sich dann, wo man dann als Bittsteller da kommt und, ja, und dann auch nicht respektiert wird. Ich meine, ich habe das ja auch in der Vergangenheit öfters mal festgestellt, dass das auch, ja, so, da heißt, ach, das schiebt bloß vor mit seiner Mutter, dass er dieses oder jenes tun muss. Also, das darf man gar nicht für ernst nehmen, an sich ankommen lassen. Du weißt ja, im dicksten Fell gibt es irgendwann mal eine Stelle. Ne? Siegfried, ich gucke gerade auf die Uhr, mir läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja. Es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Danke, und gleichfalls. Und wünsche, dass deine Mutter einen für sie noch erträglichen Weg jetzt so gehen wird, dass sie kein Leid empfindet. Das ist das Wichtigste. Ich werde mein Möglichstes dazu tun. Und wünsche dir dann danach alles Gute. Und wie gesagt, ich bin optimistisch. Ich glaube, das wird gut klappen. Ich danke dir für deine Einschätzung. Alles Gute. Siegfried, Gute Nacht. Tschüss. Ja, gute Nacht. Tschüss. Hier ist Dieter. Dieter ist 43. Guten Morgen. Hallo. Hallo Dieter. Um was geht's? Ja, ziemlich komplexe Geschichte. Wie gesagt, 43 Jahre alt. Ja. Muss man so komprimieren. Seit 18 Jahren keine Frau angefasst. Oh. Weder geküsst noch irgendwas. Warum? Weites Thema. Lebe in einer ziemlich zugemüllten Wohnung. Kleine Wohnung, nur Gänge. Messi-mäßig? Mhm, aber nicht, dass ich das Zeug brauchen würde. Ich bin einfach zu faul. Wie groß, wie viel Quadratmeter hat die Wohnung? Kleine Wohnung, 40 Quadratmeter. Und komplett zugemüllt? Komplett. Stinkt's? Nee, da achte ich drauf. Achso, es sind nur so, also es sind keine Sachen, die faulen können? Nee. Also es ist jetzt nicht Dreck, aber ist eben vor allem leergutmäßig eben. Ich habe jahrelang, ich bin Alkoholiker. Ja. Bin aber trotzdem sehr erfolgreich im Beruf. Was machst du beruflich? Ich bin Handwerker. Ja. Und was für ein Handwerker? Will ich jetzt nicht sagen. Okay, alles ist klar. Ist zu spezifisch. Ja. Also du gehst deinem normalen Alltag durchaus nach. Absolut. Und das funktioniert alles? Absolut. Ich bin Vorarbeiter, ich bin weisungsberechtigt, ich habe Kompetenzen, kein Problem. Trinkst du während der Arbeit auch Alkohol? Nein. Immer nur abends? Nur abends. Jetzt auch? Jetzt auch. Ich merk's nicht. Ja gut, ich habe jetzt schon 2 Liter Wein getrunken. Das 2 Liter Wein schon? Ja. Würde ich kein Wort mehr rauskriegen. Gut, Training, ne? Und du bist auch ganz klar jetzt und kannst mit mir ganz normal reden? Ja, selbstverständlich. Ja. Und entsprechend ist die Wohnung mit Flaschen vollkommen zu? Genau. Mhm. Also die Müll, also was heißt Müll? Also Leergutberge ist alles abgepackt in irgendwelchen Tüten, so 1,50, 1,80 hoch. Trinkst für jeden Abend 2 Liter Wein? Ja. Wahnsinn. Und hast du morgens keinen Kater? Nee. Nee? Du wachst morgens auf und fühlst dich frisch und ausgeruht? Ja gut. Das nur auch nicht. Wann ich mich jemals frisch gefühlt habe, weiß ich nicht. Ah, aber ja. Ich will mal so sagen, ich hatte vor kurzem durch Zufall eine Polizeikontrolle morgens auf dem Weg zur Arbeit. Habe ich gerade über nachgedacht. Wenn du im Auto fährst, musst du morgens doch noch komplett die Promille haben. Genau. Und da hatten sie auch einen Alkoholtest gemacht und da war ich dann knapp unter der 0,3. Mhm. Hat er auch gesagt dann, also, ne? Mhm. Ja, habe ich an dem Morgen gar nicht gemerkt, wie auch sonst auch, aber, ja gut. Wer weiß von deinem Leben? 2 Leute. Wer ist das? Ein Kumpel, den ich schon seit 25 Jahren kenne, der selber sehr große Probleme hat, der auch in öffentlichen Betreuungsmaßnahmen ist und auch schon Heroinerfahrungen hat, die ich noch nicht habe, und mein Bruder. Mein Bruder ist übrigens 14 Jahre jünger als ich, also insofern schon ein ziemlicher Unterschied. Ich selber, ich kiffe schon seit 20 Jahren recht stark und die Verbindung Alkohol und Kiffe macht eigentlich gerade so erträglich. Mhm. Weil ich stelle mal fest, wenn irgendwas von den beiden Sachen nicht da ist, dass mir dann sehr schnell die Realität bewusst wird und dann ist der Druck eben dementsprechend. Ja. Lebst du ein einsames Leben? Absolut. Also du hast deine Arbeit und dann gehst du nach Hause und gibst dir die Kante. Genau. Und das schon seit 15 Jahren. Und seit 18 Jahren keine Frau mehr angefasst? Nein. Obwohl du eigentlich Lust dazu hättest? Ja, klar. Natürlich. Bist du an den Wochenenden immer alleine, Feiertage immer alleine? Immer. Immer. Jedes Silvester seit 15 Jahren, jeder Geburtstag seit Ewigkeiten und immer. Scheißleben. Richtig. Warum veränderst du nichts? Mir ist bewusst, dass ich professionelle Hilfe brauche. Das weiß ich. Aber ich habe keinen Bock. Ich sehe es an meinem Kumpel, von dem ich eben gesprochen habe. Die Alternativen, die realistischen Möglichkeiten sehen so aus, dass ich mich in irgendeine Gruppe setzen muss und da irgendwie meine innerste Seele nach außen krempeln muss und das dann aufarbeiten. Und da habe ich keinen Bock zu. Das tue ich nicht. Da gehe ich lieber runter. Nee, so, das ist nicht die Konsequenz. Ich will dir mal sagen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Wäre für mich auch nichts. Ich würde mich auch nie in die Gruppe setzen und da die Seele auspacken. Nee, ich kann das. Halt! Aber das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Du musst dich nicht in eine Gruppe setzen. Das ist nur eine Form von Therapie. Mir ist nicht bewusst, welche andere Möglichkeit es geben könnte, weil ich kann es mir nicht leisten. Wie, du kannst es dir nicht leisten? Ich bin nicht privatversichert oder ähnliches oder kann irgendwo einen vernünftigen Menschen geben. Nein, muss man nicht. Also, weißt du, wenn man das nicht kann, ist das noch kein Grund, sich gehen zu lassen. Du lässt dich ja komplett gehen seit 18 Jahren. Klar, ich habe null Motivation. Ist das super schlimm, dass ich... Ich find's so dramatisch. Du wirkst ausschließlich sympathisch, finde ich. Wirst wahrscheinlich in deinem Beruf auch ein guter Typ sein und die Absolut. Arbeit gut machen. Ja. Wie, Mensch, Junge, sage ich mal zu dir, wie du dein Leben verschwendest. Ja, wenn es irgendeinen Menschen auf der Welt gibt, der sein Leben verdoddelt, dann bin ich das. Irgendwann, das ist mir durchaus bewusst. Irgendwann bist du alt und liegst auf... Genau, und dann liege ich da und ich weiß jetzt schon über die vertanen Chancen. Ich darf nicht weiter darüber nachdenken. Krieg vollen dann irgendwann. Ja, aber da möchte ich dich jetzt zu zwingen, darüber nachzudenken. Noch ist es nicht zu spät. Du hast schon 14 Jahre verdaddelt und hast deine Gesundheit wahrscheinlich übel zugerichtet. Sieht nicht ganz, könnte besser sein. Okay, aber du bist erst 43. Das heißt, da ist noch eine ganze Menge Möglichkeiten sind da noch drin. Du bist nicht 83 oder 93. Ja, aber ich fühle mich manchmal so. Ne? Also so, ich habe so basierend auf irgendwie vor 20 Minuten so ein Typ irgendwie so gesagt, so bei dieser Sendung, ich habe weder Hoffnung noch habe ich ein Ziel. Ich habe nichts in der Richtung, gar nichts. Null. So, jetzt können wir darüber jammern und das beklagen oder wir können das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und das müsstest und könntest du tun. Nur so kannst dich nur mit den eigenen Händen an deinem eigenen Schopf aus dem Schlamassel rausziehen. Also mir ist absolut bewusst, dass ich professionelle Hilfe brauche, aber eben nicht unter diesen Gruppenbedingungen. Ja, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, bin ich da sehr aufgeschlossen. Beraten wir dich gleich. Beraten wir. Daran soll es nicht scheitern. Du musst nur für dich die Entscheidung treffen, ich will ein anderes Leben führen. Mensch, Dieter. Ja, es ist wirklich traurig. Ja, es ist wirklich Fähigkeiten gehen im Bach runter und alles. Ja, es ist auch eine Schande wirklich dem Leben gegenüber. Sich so zu vergeuden und so in den Dreck zu werfen. Du hängst in der Gosse. Du hängst so richtig in der Gosse. Ich sehe andere Leute. Ich bin eigentlich auch, sag ich mal, in Klammern recht gebildet, belesen und alles Mögliche und Potenzial und ich weiß. Aber so, das ist eigentlich mehr eine Last als... Der erste Schritt ist die eigene Entscheidung, ich will was ändern. Sonst kommst du als Alkoholiker so nie daraus. Da kann kein Mensch auf der Welt dich irgendwohin tragen. Das musst du entscheiden. Und dann geht der bittere Kampf los. Und zu diesem bitteren Kampf musst du entschlossen sein. Und dann hast du eine ganz, ganz große Chance, da rauszukommen. Jetzt muss ich Schluss machen und wir rufen dich gleich an. Und dann kriegst du eine ordentliche Beratung, was es auch für andere Therapien gibt, außerhalb der Gruppensitzung. Okay? Da würde ich mich drüber freuen. Ja, das machen wir sehr gerne. Toi, toi, toi. Alles Gute, Dieter. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. In der Technik, Volker Thake, ich wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder. 1 Uhr, Radio Live, wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss.